Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasse am Mikrofon und es geht auch sofort los und zwar mit Netzmusik aus Los Angeles. Calvin Marcus und Travis Bunn sind das hier. Dead Times nennen sie sich und wir hören ihre aktuelle Download-Single Slow Burning Bliss. Thank you. Slow Burning Bliss von Dead Times aus L.A. Gerade mal 4 Monate gibt's diese Band. Ihre Debütsingle erschien diese Woche beim Netlabel Bad Panda Records. Und viel mehr gibt's auch noch gar nicht zu erzählen über diese junge Band Dead Times. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was da noch so kommt von diesem Duo aus Los Angeles. Mysteriös und ungeklärt geht's auch weiter, und zwar mit Ghost Girl. Mysterious and Dark Lady, Ghost Girl, among other things, as an avatar, a warrior and a lamp. So heißt es in der knappen Beschreibung zur Band. Fever Ray wird als Vergleich angeführt. Wir hören Lamp Wolf von Ghost Girl, die ihre Musik als Apocalyptic Spiritual Siren bezeichnet. Und das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Thank you. DJ Wet Paint aus Kanada. Der wird seinem Namen zumindest in diesem Track auch ziemlich gerecht. Klingt wirklich frisch, dieses Stück, wie feuchte Farbe eben. Ender heißt diese Download-Single, erschienen ist sie bei Bad Panda Records, wie alle bisherigen Songs heute. Das Netlabel rekrutiert sich ja aus Mitgliedern diverser Länder, wie zum Beispiel Italien, USA, Deutschland oder eben Kanada bzw. Montreal. Von dort kommt DJ Wet Paint. Und von Kanada machen wir nun einen weiten Sprung über den großen Teich, über diverse Teiche gleich, und zwar nach Australien. Wir hören Curls mit Guy Fawkes im Original und anschließend im 93 Cut Remix. Do you wanna hear the beatbox? Take pills and make fake krills to sheetrock. Sing it. Deep Bass Electronic Sounds to Chill Your Summer. Musik, die uns abkühlen soll in diesem heißen Sommer, den wir ja hier leider nur hin und wieder hatten. Curls aus Australien war das. Wir bleiben elektronisch und werden außerdem noch grafisch und groovy. Wir hören Graphics Groove mit Deep Sky Blue, zu finden im New Yorker Free Music Archive. Sommerliche Klänge aus den USA. Bayview war das, die Debütsingle von Isle, einem Musikerquintett aus dem sonnigen Pensacola, Florida. Diesen und alle anderen Songs findet ihr im Blog zur Sendung und zwar auf radiofrequency.net oder radiofrequency.net. Apropos Musik und Internet, kaum ein Song hat in diese Netzmusiksendung besser gepasst als der folgende, denn diese Musik hier existiert ausschließlich im Netz. Sie ist gemacht für das Netz und aus dem Netz, wenn man so will. The Listening Machine heißt das Kunstprojekt und auf der gleichnamigen Plattform generiert ein Algorithmus aus den Tweets von 500 britischen Twitter-Nutzern ununterbrochen experimentelle Musik, die hin und wieder an Klassik erinnert. Und die klingt immer anders, je nachdem, was die 500 Briten so schreiben. Der Soundcloud-User Dan Cat hat diese Klänge von dem Kunstprojekt The Listening Machine aufgezeichnet und leicht verfremdet, wie er sagt, beziehungsweise schreibt auf soundcloud.com. Die einzelnen Klänge wurden ursprünglich vom Orchester Britain Sinfonia erzeugt und die Einzelaufnahmen werden hier von einem Computerprogramm in Echtzeit zusammengesetzt und zwar in Abhängigkeit der Tweets von 500 britischen Twitter-Nutzern. 8 Kategorien bestimmen da die Klänge, Kunst, Politik und Sport zum Beispiel und je nachdem, welches Thema bei Twitter gerade die Oberhand hat, klingt dann die Musik entsprechend immer anders. Bis Oktober läuft das Projekt noch und zwar nonstop. Wer reinhören will, thelisteningmachine.org. Wir bleiben bei experimentellen Klängen, diesmal aber von Menschenhand erzeugt. Wir hören Pondington Bear mit Happiness Is. Thank you. Spring Break von X-Cops aus Brooklyn, New York. This five-piece band creates an intoxicating blend of the hazy psychedelic dream pop. Das schreibt der New Yorker Radiosender WFMU über die X-Cops. WFMU betreibt auch das Free Music Archive, eine Musikplattform für freie Musik, und genau dort gibt's den Song auch als freien Download. Der nächste Song könnte eigentlich beim ersten Hören auch von den X-Cops stammen, denn auch hier geht's weiter mit verträumten Popklängen. Die kommen aber von The Sound and the Fury, eine Band, man mag es kaum glauben, aus China. It's All Okay heißt dieser Track. Thank you. Verträumte Shoegaze-Klänge aus China, The Sound and the Fury mit It's All Okay. Aus dem verträumten China springen wir nun ins psychedelische San Diego, und zwar zu Max Greenhalgh, der sein musikalisches Projekt Inspired and the Sleep nennt. Wir hören seine Debütsingle And As These Days Go By. These times are broad and guessing games. These feelings bar more of the same. Hearts on Fire heißt dieser Track. Er stammt von der New Yorker Band Red Delicious. Viel New York heute in der Sendung, fällt mir gerade mal auf. Aber auch hier lässt sich das wieder ganz gut herleiten, denn Hinter der Veröffentlichung steckt mal wieder ein New Yorker Projekt, ifyoumakeit.com. Das ist so eine Mischung aus Label, Magazin, Veranstalter und Multimedia-Plattform. If You Make It grenzt sich dabei aber wirklich komplett von allem Elektronischen ab und gibt eher so dem Punk und dem Poprock eine große Bühne im Netz. Und da würden eigentlich auch die Little Big Bangs ganz gut reinpassen. Die kommen allerdings aus St. Louis, nicht aus New York. Im Mai veröffentlichten sie ihr Easter Egg Demo, eine 5-Track-EP, und daraus hören wir Stück Nummer 2, Sick. Garage Rock. In diese Schubladen packen die Little Big Bangs aus St. Louis ihre Musik. Zu finden ist das Ganze bei Bandcamp. Und natürlich auch im Blog zur Sendung auf radiofrequency.net. Und damit war es das auch fast schon wieder für diesen Monat. Einen Song habe ich noch und der klingt wieder etwas experimenteller. Zum Abschied hören wir Sun Raw mit Deep Cover. Und damit sage ich, Christian Grasse, tschüss und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.